Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, spricht der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 66 und ich bin der Andi. Vorab eine Information. Diese Konserve enthält schlimme Worte, die von Kindern und sensiblen Menschen gegebenenfalls nicht gehört werden sollten. Nur, dass sich nachher niemand beschwert. Letzten Sonntag waren wir, das heißt meine Holde und ich, schrittieren, wer hätte es gedacht. Es wehte ein laues Lüftchen und trotz gegenteiliger Angaben der Echtzeitwetter-App tröpfelte es leicht. Weil die App zudem vorhersagte, es würde bis zum Nachmittag nicht regnen, wollten wir es wagen. Gut, das leichte Tröpfeln hätte mich stutzig machen sollen, aber normalerweise treffen die Voraussagen dieser App recht zuverlässig ein. Meine Jacke hat zu allem Überfluss eine Kapuze, ein Umstand, den ich schamlos ausnutzte, obwohl ich eine Kappe trug. Im Verlauf der ersten 1000 Schritte ließ nicht nur das Tröpfeln nach, sondern bot sich mir plötzlich ein Anblick, der mich zu einem Gedicht inspirierte. Meinen Twitter-Verfolgerinnen wird es bekannt vorkommen, dennoch möchte ich die Reimerei niemandem vorenthalten, zumal sie zum einen das laue Lüftchen und zum anderen den Anblick unterstreicht, der sich mir bot und der mich seit langem mal wieder herzlich lachen ließ. Ich lese nun aus meinem Zyklus Herbst die Werke 1 bis 3 von 5. Herbst. Es weht ein laues Lüftchen, es fallen Bäume um. Die Luft ist voller Pollen, die Holde schnupft herum. Der Wind, das himmlische Kind, wirft auf der Wiese um ein Rind. Den Wolken ist das einerlei. Die ziehen unbeirrt vorbei. Es weht ein laues Lüftchen, Toiletten fallen um, es riecht bereits bedenklich, Fäkalien liegen rum. Apropos Fäkalien. Neulich, einen Tag nach der Wahl auf einem Parkplatz irgendwo im Oberbergischen. Tag, Sibylle. Bist du auch einkaufen? Ja, Lisbeth. Man kommt ja sonst nicht raus, weißt du? Ja, das ist ja immer das. Man kriegt ja auch nichts mit zu Hause. Außer, wenn mal zufällig jemand vorbeikommt oder anruft. Oder mal wegfährt. Wie wegfährt? Warst du etwa echt auf dieser Kreuzfahrt? Ach, hör auf. Da fahre ich nicht mit. Ich war übers Wochenende bei Sascha. Größere Familienfeier. Da haben die mich abgeholt. Ach so. Aber warum fährst du denn jetzt doch nicht auf die Kreuzfahrt? Wegen der Maskenphobiker. Masken? Was? Maskenphobiker. Diese Menschen, die nur dort, wo sie es müssen, mehr schlecht als recht eine Maske tragen. Was? Kennst du nicht? Dahinsiechend unter Filterflies, fortwährend den sekündlichen Tod vor Augen. Lisbeth, was erzählst du denn da? Die Pimmelnasen, Sibylle. Lisbeth, die Pimmelnasen, wie der Sascha die nennt. Die, um nicht zu sterben, immer die Nase raushängen lassen und die Maske immer sofort ganz runterreißen, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Legal oder illegal. Zum Beispiel, wenn sie sich allein in einem Raum befinden und keiner sie sieht. Wenn die allein im Raum sind, können die ja keinen anstecken, argumentieren die immer. Zum Beispiel auf dem Klo. Sibylle. Wie viele Toilettenanlagen gibt es so terrain? Keine Ahnung. Ohne Ende. Auf Raststätten sind die fast immer so terrain. Keine Fenster, schwer zu lüften und die Deckenabsaugung schafft nicht mal ein Darmwind aus der Nachbarkabine. Ach, Lisbeth, ich weiß nicht. Ein Raum, in dem sich Aerosole lange halten, die du da quasi nicht rausbekommst, wenn sie erstmal darin schweben und durch ständiges Kommen und Gehen wieder durcheinander gewirbelt werden. Da gehen den ganzen Tag, 24 Stunden, Leute rein und reißen sich die Maske aus dem Gesicht, sobald sie allein sind oder die Kabinentür zu ist. Ja, warum um Gottes Willen sollen die das tun? Damit sie den Fäkaldunst besser wegschnupfen können, den sie absondern oder der sich hartnäckig vom Vordefekierer hält. Vielleicht glauben die auch, dass Aerosole schneller weg sind als ein Furz, was weiß denn ich? Oder schwitzen die so dermaßen beim Kacken, dass sich die Maske binnen Sekunden durchölt und jeglichen Luftaustausch unterbindet? Lisbeth, achte auf deine Wortwahl. Nee, Sibylle, solch rücksichtsloses Pack ärgert mich. Wäre ich eigentlich ein böser Mensch, wenn ich dächte, dann steckt euch halt an und sich mir der Vergleich zu blöd zum Scheißen aufdrängte, worüber ich dann kichern müsste, Lisbeth, würde man mich als empathielos betiteln, wenn mir ihr Los, egal wie schwer, letztlich Wurst wäre? Wenn ich nur die bedauerte, die sich in Krankenhäusern selbst gefährden, um solche kümmern müssten und all die, die rücksichtslos von ihnen infiziert worden wären? Lisbeth, jetzt machst du mir Angst. Tja, Sibylle, was würde man von mir halten, wenn mir ein ehrlicher Maskenverweigerer im Vergleich lieber wäre, weil er zumindest klar zu seiner Verweigerungshaltung stünde und nicht mit Maske aufs Scheißhaus schliche und sie dort heimlich in der Kabine runterzöge? Lieber nicht kacken als falsch kacken. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich davon halten soll, Lisbeth. Ich schon, Sibylle, ich schon. Der Sascha sagt, die meisten Toiletten und Gänge auf dem Kreuzfahrtschiff haben keine Fenster und eine schlechte Lüftung. Darum und wegen der verlogenen Maskenphobiker fahre ich da nicht mit. Bei einer Autofahrt kann ich ja mal hier und da in eine Büsche, aber auf dem Schiff gibt's die nicht. Und was würden wohl die Leute sagen, wenn ich mich stattdessen auf die Reling hocke? Zurück zum sonntäglichen Schrittieren. Nachdem wir das Dixi-Klo im Garten bewundert hatten, setzten wir unseren Weg fort. Es war die übliche Tour, die uns von Berg runter in den Ort, auf den Berg, durch den Wald, ins Tal, den Berg rauf nach Hause führen sollte. Wir befanden uns gerade zwischen den Ort und auf den Berg, als das Tröpfeln zunahm. Auf dem Berg entwickelte sich aus dem Tröpfeln Landregen und das laue Lüftchen riss mir die Kapuze von der Kappe und die Kappe vom Kopf. Glücklicherweise wurde sie nicht wie in einem schlechten Film lustig vom Wind hierhin bis dorthin getrieben und man sah auch keinen alten dicken Mann hinterher ächzen, denn, meiner Körperfülle sei Dank, war es hinter mir fast windstill und die Kappe fiel einfach auf den Boden. Da lag sie nun. Unglücklicherweise nützte mir das auf dem Berg nichts. Die ersten Maisfelder waren abgeerntet, der Wind blies ungebremst über die Höhen und der Regen wechselte aus der Vertikalen in die Waagerechte. Als wir am Wald ankamen, waren wir überall dort, wo die Regenjacken nichts abdeckten, nass, weshalb wir beschlossen, den kürzesten Weg nach Hause einzuschlagen und unser Schrittziel um die Hälfte verpassten. Ich lese nun aus meinem Zyklus Herbst das unveröffentlichte Werk 4 von 5. Herbst. Es weht ein laues Lüftchen, es regnet faktisch quer, die Luft ist voll von Tropfen, ich mag das nicht so sehr. Ja, solch exquisite Lyrik muss man erst einmal sacken lassen. In diesem Zusammenhang fällt mir ein älteres Werk ähnlicher Tiefe ein, welches ich vor Dekaden verfasste. Die Kuh im Regen. Kommt der Regen schräg von vorn, kriegt die Kuh ein nasses Horn. Kommt der Regen schräg von hinten, kann er nicht die Hörner finden. Hat die Kuh nassen Bauch, kam der Regen von unten auch. Genug der Lyrik. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Einst, im Juni 2011, schrieb ich einen Beitrag im Zusammenhang mit Geocaching, der aber genauso gut zum Thema Wandern, Outdoor oder Freizeitaktivitäten allgemein passen könnte. Ich wärme das Thema nochmals auf, denn es ist möglicherweise aktueller denn je. Dazu schlüpfe ich vorab in die Rolle eines Jägers und fahre in den Wald. Um diese Jahreszeit ist es schon früher dunkel. Der Motor des geparkten SUVs erstirbt zwischen den Bäumen. Das Nachtglas in der Hand steige ich aus. Lediglich das Knistern der Auspuffanlage stört die weltliche Ruhe. Kühl kriecht mir die feuchte Herbstluft unter die Jacke, deshalb beschleunige ich meinen Schritt und erreiche nach wenigen Metern den Hochsitz. Nachdem ich die wenigen Sprossen der Leiter erklomm, öffne ich die Fensterläden und schaue auf die Brachfläche vor der Dickung, wo sich in Kürze die Sauen einfinden werden. Dann fingere ich eine wärmende, reflektierende Sitzunterlage aus der Rückentasche meiner Jacke und setze mich darauf auf die Bank. Noch ist es nicht kalt genug für eine Thermohose oder einen Sitzsack. Meine Augen haben sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt. Irgendwo ruft ein Kauz. Ein Kauz? Etwas ist anders als sonst, doch ich kann es nicht fassen. Am Waldrand tut sich nichts. Langsam zeigen sich die Sterne und mein Blick schweift über die Wipfel des Kamms. Erwartungsgemäß sollte dort ein rotes Licht blinken vom neuen Windrad, doch heute blinkt es nicht. Auch höre ich das Rauschen der Flügel nicht. Das ist es, was heute anders ist. Mag es defekt sein oder haben sie die Flügel auf Stillstand gedreht? Der Blick durchs Nachtglas lässt mich zweifeln, denn wo vor wenigen Tagen noch das im Sommer errichtete Windrad stand, ist nichts. Das kann doch nicht. Da war doch ein Mast. So ein Windrad verschwindet doch nicht einfach. Meine Neugierde ist geweckt, deshalb steige ich vom Hochsitz hinab und eile zum Auto, dessen LED-Scheinwerfer Minuten später die gut ausgebauten Waldwege erhellen. Obwohl ich es eilig habe, fahre ich langsam, will keinen Wildschaden provozieren. Die Waldflächen sind wegen Dürre und Borkenkäfern und dem daraus resultierenden Holzeinschlag kleiner geworden und somit die Ruhemöglichkeiten für das Wild auch. Um diese Zeit wechselt es gern über den Weg zum naheliegenden Siefen, zum Trinken, zum Suhlen. Weit ist es nicht mehr. Während ich konzentriert auf die Waldränder blicke, übersehe ich im scharf abgegrenzten Licht fast ein großes Stück Metall, das aus dem Wald auf den Weg ragt. Vollbremsung. Knirschend kommt das Auto infolge meiner Vollbremsung auf dem geschotterten Weg zum Stehen. Wenige Meter vor mir erkenne ich das Bruchstück eines Flügels. Aufgeregt ziehe ich den Fernlichthebel. Die Scheinwerfer flammen auf und mir bietet sich eine unwirkliche Szenerie. Vor mir ein Trümmerfeld und dort, wo eigentlich das Windrad stehen sollte, ragt der zackige Stumpf des Turms aus einem Wust von Bruchstücken in den Nachthimmel. Fantasie aus. Text 2011 an. Beliebte Orte, eine Dose zu legen, sind Windräder und gerade in der heutigen Zeit, wo jeder von alternativen Energien spricht, wird gern auf derartige Anlagen aufmerksam gemacht. Ich kann mir darum vorstellen, dass der ein oder andere Leser dosensuchtechnisch schon an einem oder in unmittelbarer Nähe eines Windrads fündig wurde. Was den meisten allerdings dabei entgangen sein wird, ist, dass sie sich dabei in unmittelbarer Lebensgefahr befunden haben könnten. Allerorts staunende Gesichter. Hat der TJ da etwas verwechselt? Streiche Windrad, setze AKW? Weit gefehlt, ich meine das genau so, wie ich es schrieb, denn was auch an mir komplett vorbeigegangen wäre, wenn mich nicht jemand freundlicherweise drauf gestoßen hätte, war ein Vorkommnis im Windpark Vogelsberg bei Kiertorf in Hessen. Dort hat sich am 19.06.2011 der gesamte obere Teil einer Windkraftanlage, das heißt der Kopf mit Rotor und Rotorblättern, verselbstständigt. Die Rotorblätter flogen bis zu 100 Metern durch die Luft und das abgebrochene Turmteil fiel auf die darunter stehende Trafoanlage. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es soll das Bremsprogramm gewesen sein, was mechanisch versagte. Infolge kam es zu Schwingungen mit übergroßen Kräften. Die Windverhältnisse werden als Ursache ausgeschlossen. Nachzulesen war es seinerzeit bei www.hronline.de und mit vielen Bildern bei www.osthessennews.de. Laut letzterem Bericht soll sogar ein junger Mann geäußert haben, dass ihm eine kaputte Windanlage lieber sei als ein explodiertes Atomkraftwerk. Naja, solange keine geliebte Person vom Rotorblatt erschlagen wurde, hat er gut reden. Vielleicht hat er aber auch zu viele Jodtabletten konsumiert. Man weiß es nicht. Interessant in diesem Zusammenhang finde ich persönlich, dass der Defekt einer Glühbirne in der Schalttafel eines AKW wahrscheinlich als Störfall Kategorie 1 durch alle Medien geprügelt worden wäre, die Verselbstständigung einer Windkraftanlage aber wohl eher unter uninteressant, nicht opportun und ferner liefen eingruppiert wird, obwohl sie den sicheren Betrieb der Anlage nicht mehr gewährleistet, was hier aber nicht das Thema sein soll. Thema und Konsens sind vielmehr, eine Windkraftanlage kann gefährlich sein und deshalb sollten dort weder Dosen liegen noch Dosen gesucht werden. Dosen an Windkraftanlagen oder in unzureichendem Sicherheitsabstand zu Windkraftanlagen sowie Strecken, die in unzureichendem Sicherheitsabstand an solchen Anlagen vorbeiführen, können mit erheblichen Gefahren für Leib und Leben sowohl der Owner als auch der Sucher verbunden sein. Ich empfehle deshalb, derartige Caches mit dem Attribut des Totenkopfes zu kennzeichnen. Soweit zu meinem Beitrag, für den ich seinerzeit diverse Kommentare bekam. Kürzlich berichtete nun der WDR, dass am 29.09.2021 ein Jäger auf einem Hochsitz in Haltern am See den Einsturz eines fast 240 Meter hohen Windrads entdeckte. Die wenige Monate alte Anlage brach in Höhe von ca. 20 Metern über dem Boden ab und verteilte sich in größerem Umkreis im Wald. Der dabei verursachte Krach soll kilometerweit zu hören gewesen sein. Glücklicherweise kam auch hier niemand zu Schaden. Bundesweit soll es über 20 weitere dieser Anlagen geben, die vorübergehend außer Betrieb genommen worden seien. Letztes Jahr brachen laut WDR zudem bei einem anderen Windrad in Haltern Flügel ab. Im August 2021 stellte man in Jüchen am Turm eines dem eingestürzten baugleichen Windrads einen Schaden fest und nahm es außer Betrieb, um die Statik neu zu berechnen. Zuletzt wurde sodann die sogenannte Bottombox des abgebrochenen Windrads gefunden, die ähnlich einem Flugschreiber wichtige Daten wie unter anderem Windstärke und Stromerzeugung protokolliert. Von diesen Daten erhofft man sich nun nähere Erkenntnisse zur Havarie. Das Thema scheint somit nach 10 Jahren immer noch aktuell zu sein und ungeachtet dessen, dass es wohl kein Totenkopfsymbol für Caches in der Nähe von Windkraftanlagen geben wird, empfiehlt sich dennoch einen ausreichenden Abstand und gegebenenfalls die Augen und Ohren offen zu halten. Denn außer Frage steht meines Erachtens, dass wir mehr Windkraftanlagen benötigen, weil wir die Energiewende sonst nicht hinkriegen. Wünschenswert wäre allerdings eine sichere Konstruktion sowie gegebenenfalls ausreichende Sicherheitsabstände zwischen den einzelnen Anlagen. Fatal wäre ein Dominoeffekt, wenn das abbrechende Teil des einen eine nebenstehende Anlage beschädigte und die wiederum eine andere. Plötzliche Stromausfälle könnten die Folge sein, von Umweltschäden ganz zu schweigen, weil Betriebsstoffe wie zum Beispiel Öle austreten und im Boden versickern können. Wie ich las, soll wohl in Haltern aus diesem Grund einiges an Boden ausgebaggert werden müssen. Ich lese nun abschließend aus meinem Zyklus Herbst das unveröffentlichte Werk 5 von 5. Herbst. Es weht ein laues Lüftchen, es knickt ein Windrad um, die Luft ist etwas staubig und Trümmer liegen rum. Mit diesem epischen Werk endet der sprachliche Teil dieser Episode. Statt eines Outros runden im Anschluss synthetische Töne das Gesamtensemble ab. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 66 vom 8.10.2021. Bevor ich's vergesse, nach 66 Dosen, da fängt das Leben an. Nach 66 Dosen, da hat man Spaß daran. Nach 66 Dosen fällt vielleicht mal was aus. Nach 66 bin ich mal kurz raus. Vielleicht auch erst nach Konserve 67 und voraussichtlich für einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen. Dafür twittere ich in dieser Zeit mutmaßlich etwas mehr. Genaueres weiß man nicht. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der Andi.